war einmal, südlich der Graslandtagen von Mittelerde, wo Elben, Zwerge und Menschen mit Orks friedlich miteinander lebten, weil sie böse abhängig von... Nein, scheiße!